Die Kp-Friedensdrobüe unterzeichnete am 30. März die historische Pyongyanger Deklaration Das sozialistische Werk verteidigen und vorantreiben. In Vertretung der Partei unterschrieb der Vorsitzende des ZK der Partei Oleg Horjan, der zu Besuch in der TVRK-Welt, die Deklaration.